Kaiser-Wilhelm-Platz zu Berlin. Spannung geladen und Freude erfüllt. Noch klingt in uns allen diese große Stunde des weltgeschichtlichen Bündnispakts. Und noch klingt in uns allen dieses schöne Erlebnis hier auf dem Wilhelmplatz nach, und aus tausend und abertausend Kehlen das Deutschlandlied wie ein Himmel klang. Und dieses Lied zum Gelöbnis wurde für die Tat dieser Männer, die dieses Bündnis herbeigeführt haben. Und so richten sich tausend und abertausend Augen nun vom Wilhelmplatz und aus den Seitenstraßen hinüber zur Reichskanzlei, auf die Türe dort des Balkons. Und wir warten auf den Augenblick, wo wir den Männern unseren Gruß und Dank abstatten können. Des Führers. Und nun Generalfeldmarschall Hermann Göring, Reichsaußenminister von Ribbentrop.